Inspektor Bradley und die Macht der Literatur. Kriminalhörspiel von Hans Bräunlich. Ich gehe was essen, Tom. Und wo erreiche ich Sie, Inspektor, falls... Im Schelten. Dorthin gehen Sie gewöhnlich nicht. Mal, muss man sich doch auch was Gutes gönnen, oder? Leisten können Sie sich es, das ist nicht die Frage. Also. Nur... Na los, nicht so schüchtern, Tom. Ich bin noch nicht so lange bei Ihnen in der Abteilung, um... Um mir zu sagen, dass man mich für geizig wie einen Schotten hält. Sagen wir sparsam, Inspektor. Ach, reden Sie doch nicht herum, Tom. Sie haben noch gestern über Magenschmerzen geklagt. Eben. Gestern. Aber Literatur wirkt manchmal Wunder. Literatur? Sie sollten mehr lesen, Tom. Medizinische Literatur. Kriminalromane. Tom, ich sage Ihnen, das sind direkt Fachbücher. Das heißt, wenn man sie zu lesen versteht. Aber Inspektor... Besonders im Zusammenhang mit dem Crown-Prozess, Tom. Wirklich sehr aufschlussreich. Ach ja, der Crown-Prozess. Haben Sie nicht den Auftrag, die Aussagen des Hauptbelastungszeugen dieses Mr. Miles zu überprüfen? Habe ich, Tom. Wenn Sie mich suchen, sollten Sie finden mich im Schalten. Am Tisch von Mr. Miles. Sie haben ein helles Köpfchen, Tom. Nein. Danke. Ich habe Nein gesagt, Mister. Ich bin nicht schwerhörig, Mr. Miles. Na gut, Inspektor, da Sie nun schon einmal sitzen. Warum denn erst dieses blöde Mister? So als würden wir uns nicht kennen. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht sofort erkannt, Inspektor Bradley. Natürlich. Führt Sie ein bestimmter Grund ins Schelten? Der Kellner, der Sie bedient, ist zweimal vorbestraft. Einmal Juwelendiebstahl, einmal Hochstapelei. Ah, Sie sind seinetwegen hier. Erraten. Unter uns, eigentlich wollte ich mir nur mal ein gutes Essen gönnen. Es ist doch gut hier. Glaube schon. Sir? Nicht so förmlich, John. Ich hoffe, Inspektor, es geht Ihnen gut. Wieder. Ich habe Sie noch nie bei uns gesehen. Uns? Sind Sie Mitbesitzer des Schelten? Natürlich nicht. Na also, Herr John, ich möchte Ihnen einen guten Rat geben. Ich höre, Sir. Die Juwelenbörse nächste Woche verfügt über ausreichende Sicherheitsmaßnahmen. Ich verstehe Sie nicht. Aber John, diese Rolle des Naiven steht Ihnen überhaupt nicht. Sind Sie für die Sicherheit der Juwelenbörse verantwortlich? Und wenn? Ich werde ein Alibi besitzen, Inspektor, von mindestens 3 mehr als glaubwürdigen Zeugen abgesichert. Na, hoffentlich. Einen Whisky pur, Inspektor. Und doppelt? Ein Soda und einfach. Aber... Meine Leber, John, nichts weiter. Natürlich. Meinen klaren Kopf behalte ich auch noch nach 3 Doppelten, beziehungsweise dann habe ich überhaupt erst einen. Etwas essen? Nachher, danke. Bitte. So still, Mr. Miles? Sie haben das Zeug zu einem Bewährungshelfer, Inspektor. Aber wissen Sie, John ist kein übler Kerl, war lange arbeitslos, geriet in schlechte Gesellschaft und ist nicht dumm. Strafverteidiger wäre auch ein Beruf für Sie gewesen. Mein Vater war Hafenarbeiter in Liverpool, werde der mir ein Jurastudium finanzieren sollen. Ja, ich weiß, die Beatles kommen auch aus Liverpool und haben sich die Welt erobert, aber sehe ich aus wie ein Beatle der Gerechtigkeit? Sehe ich so aus? Im Grunde bin ich ein kranker Mann, als seit langem. Heute sehen Sie aus wie das blühende Leben. Finden Sie? Allerdings. Das ist dann die Macht der Literatur. Was? Sie können es mir glauben. Oder haben Sie vielleicht was gegen Literatur? Die Lektüre meines Lebens war ein Prozessakteninspektor. Ich weiß, Miles. Ihr Vater war ja schließlich nicht Docker in Liverpool. Nein, er hatte einen kleinen Laden in einem Provinznest. Aber Sie konnten Jura studieren. Neid steht Ihnen nicht, Bradley. Und Sie sollten Ihr Essen nicht kalt werden lassen. Richtig. Der Lammbraten ist übrigens ausgezeichnet. Guten Appetit. Oh, danke. Ihr Appetit scheint unter Ihrer Aussage als Zeuge im Crown-Prozess nicht gelitten zu haben. Sollte er das? Viele Leute in Ihrer Situation hätten da sicher Probleme mit dem Appetit. Nach meinen Erfahrungen als Anwalt beklagt sich sonst die Polizei immer, dass die Zeugenaussagen nicht exakt genug werden. Da ist was dran. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man plötzlich selber Zeuge wird und als solcher aussagen muss? Da ich Bürger wie jeder andere in Großbritannien bin, verhalte und fühle ich mich dementsprechend. Der Bürger ist das eine, der Beruf, den ein Bürger hat, ist das andere. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Inspektor? War nur so eine Feststellung. Aha. Was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit? Sie scheinen zu vergessen, dass ich im Grunde nur noch Freizeit habe. Ja, ja, richtig. Sie haben ja schon seit mehreren Jahren Ihre Anwaltspraxis aufgegeben. Sie wissen selber, dass ich in dem Sinne keine Praxis hatte, sondern nur ein kleiner Winkeladvokat war. Aber in Ihrem Fache einer der Besten. Was sagen Sie? Ihr Soda, Sir. Danke. Warum hat das so lange gedauert schon? Mr. Shelton wollte wissen, was Sie... Was ich mit einem seiner Kellner zu bereden hatte. Ja, Sir. Sie haben ihm hoffentlich von der Juwelenbörse erzählt. Nein, Sir. Die Wahrheit, John, ist ein nicht zu unterschätzendes Gut. Ja, Sir. Wissen Sie was, Inspektor? Ja. Die britische Polizei begeht einen grundlegenden Fehler. So? Sie erwartet für jedes Delikt verbrecherischen Ursprungs den Zeugen, den Beweis. Das hört sich an, als hätten Sie im Fall Crown nicht aussagen wollen. Wollen war gar nicht drin, ich musste. Sie waren nur Ihrem Gewissen gegenüber verantwortlich. Eben. Und haben sich gemeldet und ausgesagt. Ich habe lange gezögert. Aber Sie haben ausgesagt. Ja. Warum? Ich konnte nicht anders. Weil Sie durch Zufall Augenzeuge der Tat wurden. Ja, Inspektor. John? Sir? Der Teller von Mr. Miles, Sie können ihn abräumen. Jawohl, Sir. Sie behalten immer die Übersicht, was? Meistens. Bewundernswert. Und Sie wollten nur mal so ins Shelton gehen und essen, stimmt's? Ja. Sie haben immer noch nicht bestellt. Habe ich nicht Zeit genug? Allerdings. Sie haben vorhin übrigens nur ausweichend meine Frage beantwortet. Welche Frage, Inspektor? Ob Sie Literatur mögen. Und Sie meinten damit? Lesen Sie gerne Bücher. Oh, hin und wieder. Ich auch. Und dabei habe ich eine Schwäche für Kriminalromane. So, so. Wundert Sie das? Nur ein wenig schon. Nun wundere ich mich aber, was haben Sie gegen Fachliteratur? Ein Kriminalroman ist für Sie Fachliteratur? Wenn er gut ist. Was halten Sie von Mike Evans? Hat er nicht kürzlich einen Preis bekommen für den besten europäischen Kriminalroman? Sie sind also doch ein belesener Mann. Ach Gott, wer liest nicht die Times? Sind Sie etwa solch ein Snob? Einen guten Kriminalroman zu schreiben, das ist verdammt schwierig, glauben Sie mir. Sie hätten Literaturtheoretiker werden sollen. Mein Urteil eben war nur das eines praktizierenden Kriminalisten. Und was hält dieser praktizierende Kriminalist von Mike Evans? Bis vor kurzem kannte ich ihn nicht einmal. Nein? Er schreibt ja auch erst seit 10 Jahren. Ich lese ihn seit dem Crown-Prozess. Also seit 3 Monaten etwa. Und warum? Langeweile während einer Prozesspause. Und kennen inzwischen alle seine Bücher. Ist das so erstaunlich? Sie sind ein Fan von ihm, ja? Mich hat von Anfang an die Milieukenntnis seiner Geschichten überrascht und überzeugt. Ach, wissen Sie, ohne diese Kenntnis ist es unmöglich, einen guten Kriminalroman zu schreiben. Ich staune, Sie erweisen sich ja auch als ein Kenner. Ich bin Anwalt. Sie waren es. Das bleibt man bis an sein Lebensende. Und welche Fähigkeiten sollte man dafür haben? Wohl nur eine. Nach Gerechtigkeit streben wollen. Gerechtigkeit? In unserer Welt heute? Ja, Gerechtigkeit für jeden. Das sollte auch das Anliegen eines Polizisten sein. Den Kriminalisten zeichnen zwei Eigenschaften aus: Gedächtnis und Geduld. Und offenbar die Liebe zur Literatur. Ich widerspreche Ihnen nicht. Schränke aber ein, letzteres erst, seit ich beim Jagd bin und mich hin und wieder durch Literatur von der lausigen Wirklichkeit zu erholen suche. Ihre Karriere erstaunte mich übrigens. Sie kennen sie? Vergessen Sie Ihre Popularität nicht seit dem Mordfall Lyman. Ich habe nichts weiter getan als 2 mal 2 multipliziert. Naja, aber manche hätten da mindestens 5 bei dieser einfachen Rechenaufgabe herausbekommen. Hieß es nicht so in einer Kolumne? Und doch war mein mathematisches Talent meiner vorgesehenen Beförderung zum Oberinspektor nicht dienlich. Ja, in Ihrem Lösungsweg ließen Sie unberücksichtigt, dass Lyman Mitglied des Oberhauses war. Wer was ist, hat mich noch niemals interessiert bei der Lösung eines Falles. Das muss Sie aber interessieren, wenn Sie als ehemaliger Streifenpolizist Karriere machen wollen. Ach, Streifenpolizist. Ist so lange her, um daran erinnert zu werden. Heute. Warum sind Sie hier? Heute. Um mal vornehm Mittag zu essen. Aha. Und ich mag Kriminalromane. Besonders die von Mike Evans. Warum ausgerechnet die? Weil sie so wahrheitsgetreu sind. Sie meinen, Sie können das beurteilen? Ähnlich wie in Evans Büchern kenne ich eine ganze Anzahl ungelöster oder ungesühnter Fälle. Na, immerhin, für einen so interessierten und lernbegierigen Leser hätte ich Sie gar nicht gehalten. Das ist mein Problem, man unterschätzt mich immer. Ich bin eben ein kleiner, einfacher Inspektor des Jagd, der in Liverpool geboren, Streifenpolizist wurde und Sie. Jetzt fragt, wer ist Mike Evans? Ich bin kein Kenner der Literaturszene. Ja, Sie wissen aber immerhin, dass es ihn gibt und dass er Literatur macht. Weil ich die Nachrichten der Zeitung gelesen habe, Evans habe den Maigret-Preis für den besten europäischen Kriminalroman erhalten. Ja, ja, nichts geht über eifrige Zeitungsleser. Ah, ein alter Mann wie ich, der ist durch Zeitung mit der Welt verbunden. Sie und alt und inaktiv? Nein, das würde ich nicht sagen. Na, hören Sie, mit 72 ist mir nicht mehr der Jüngste. Erinnern Sie sich, ein Kriminalist braucht vor allem Geduld und Gedächtnis. Ja, so sagten Sie vorhin. Allerdings... Ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte. Einverstanden? Meinetwegen, wenn sie spannend ist. Das wird sich zeigen. Also, ein junger Mann strebt nach oben. Da er nichts ist und nichts hat, wäre eine gute Heirat der beste Weg zum Ziel. Doch dazu bedarf es einer Art Wunder, welches auch geschieht in Form eines Ereignisses namens Fahrerflucht. In betrunkenem Zustand überfährt nämlich ein junges Mädchen aus bestem Hause ein Kind und flüchtet. Der junge Mann liefert ihr, mit Blick auf seine künftige Karriere, ein Alibi. Aber... ein solches, dass das Mädchen auch zwingt, ihn zu heiraten. Mich interessieren diese Stories aus der High Society nicht. Sie sollten es aber. Denn so wurde aus Miss Julia Mason eine Mrs. Crown. Mrs. Julia Crown also. John? Inspektor? Einen doppelten Whisky, pur. Sofort. Langweilig Sie jemals? Nein, nein, Sie sind ein guter Erzähler. Vielleicht nur, weil ich seit jener Pause im Crown-Prozess aus Langeweile so viele Bücher von Mike Evans gelesen habe. Doch, doch, der Mann fasziniert mich schon. Seine Detailkenntnisse sind verblüffend. Was mag das nur für ein Mensch sein, habe ich mich gefragt. Und wollten ihn deshalb mal persönlich kennenlernen. Woher wissen Sie das? Kombinationsgabe war einst auch in meinem Beruf als Anwalt sehr wichtig. Ah ja, natürlich, ja. Der doppelte Whisky. Also schnell diesmal? Manchmal weiß man einfach, wenn es schnell gehen muss. Zum Wohle, Inspektor. Danke. Wir waren bei Evans stehen geblieben. Ja, leider gelang es mir nicht, ihm zu begegnen. Sie haben es aber versucht und mit großer Hartnäckigkeit, wie ich vermute. Sie vermuten richtig, doch Mike Evans ist ein Phantom, besser ein Pseudonym. Und der Verlag verweigerte mir den wahren Namen und die Adresse, mit noch größerer Hartnäckigkeit übrigens. Na, wenigstens hat hier also mal die Schnüffelei... Verzeihung, der kreative Spürsinn der Polizei seine Grenzen. Was sagt Ihnen die Geschichte eines Mannes, der überraschend in einem Prozess als Zeuge auftritt und dessen Aussage für den Angeklagten ein Urteil bedeutet, das lebenslänglich heißt? Ja, man könnte direkt an Michael Crown dabei denken. Und an Sie, Miles. Ich war verpflichtet, das auszusagen, was ich wusste. Ja, gut, gut. Übrigens, die Geschichte, die ich Ihnen erzählen wollte, hat noch eine Fortsetzung. Ich höre. Nach dem Tod des 10-jährigen Jungen ging also die spätere Mrs. Crown und trotz Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht straffrei aus. Die bewusst falsche Zeugenaussage ihres späteren Mannes hatte ihr geholfen. Die Eltern des getöteten Kindes waren machtlos. Die Mutter nahm sich kurze Zeit darauf das Leben. Sie gab sich die Schuld, nicht genügend aufgepasst zu haben auf den kleinen Tom. Der Vater verschwand aus dem Provinznest und tauchte in London unter. Er starb, noch nicht 40-jährig, an Tuberkulose. Warum erzählen Sie mir das alles? Selbst ein befreundeter Anwalt hatte der Familie damals nicht zu ihrem Recht verhelfen können. Das betrunkene Mädchen am Steuer war nämlich die Tochter eines mächtigen Industriellen. Und was soll ein kleiner Provinzanwalt da ausrichten? Womit denn die Geschichte zu Ende wäre? Noch nicht ganz, Miles, aber das Ende ist schnell erzählt. Ja. Michael Crown, der falsche Zeuge, inzwischen Schwiegersohn des mächtigen Industriellen, hat sein Ziel erreicht, den Weg nach oben. Der Provinzanwalt dagegen wartete. Worauf? Auf den Tag seiner Rache. Der kleine Tom hatte dem kinderlosen Mann viel bedeutet. Er war für ihn so etwas wie ein Enkelkind. Fast 20 Jahre mussten vergehen, ehe für den Anwalt sein Tag kam. Und er nutzte ihn, wie er es nach dem verlorenen Prozess geschworen hatte. Was damals aber natürlich nur allgemein belächelt worden war. Rache? Aber an wem? An Sir Michael Crown. Er hatte wieder besseres Wissen, Falschzeugnis, abgelegt. Außerdem ahnte oder wusste der Anwalt, dass die Frau sich eines Tages sowieso selber zugrunde richten oder ihr skrupelloser Mann das besorgen würde, was ja dann auch geschah. Sie haben eine erstaunliche Fantasie, Inspektor. Finden Sie? An den Büchern von Mike Evans fiel mir von Beginn an eines auf. Und wissen Sie was? Wie sollte ich? Er erzählt stets Kriminalfälle, bei denen die Polizei letztlich versagt. Die Opfer oder ihre Angehörigen müssen sich allein helfen. Man könnte auch sagen, Rache nehmen oder Selbstjustiz üben. Und das gefällt Ihnen als Polizist nicht sehr, wie sich denken lässt. Es mag Sie erstaunen, Miles, aber genau in dem Punkt irren Sie sich. Inspektor? Sehen Sie, oft sind der Polizei nicht nur wegen fehlender Beweise oder falscher Alibis die Hände gebunden. Es gibt auch Delikte, die in einflussreichste gesellschaftliche Kreise führen. Nehmen wir nur Wirtschaftsverbrechen oder Waffenschmuggel oder... Ich könnte noch andere Beispiele anführen. Dieser Mike Evans kann sich wirklich glücklich schätzen, in Ihnen einen so fachkundigen und interessierten Leser zu haben. Schluss jetzt, Miles. Oder soll ich lieber Evans sagen? Ich soll Evans sein? Aber Bradley... Ich kann es beweisen. Wirklich? Ich denke, der Verlag hat... Es gibt da eine Mrs. Mallory, eine nette alte Dame, die Manuskripte abschreibt, schon seit Jahren. Sie war sehr entzückt, als sie erfuhr, dass ich einen Porträtartikel über den Maigret-Preisträger schreiben will. Na gut. Und weiter? Zuvor noch eine Frage. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen? Nur weil Sie in einer Prozesspause Langeweile hatten und dann ein Buch von Evans lasen? Sie redigierten in eben dieser Pause ein paar Druckseiten. Das machte mich neugierig. Ach so. Ihre Zeugenaussage im Fall Crown war eine Lüge, Miles. Mrs. Crown hat Selbstmord begangen. Können Sie das auch beweisen? Nein. Na also. Sie haben wahrlich Geduld und Hartnäckigkeit bewiesen. Darf ich Ihnen auch mal eine Geschichte erzählen, Bradley? Bitte? Ein einflussreicher Mann... Wollen wir ihm nicht lieber gleich den Namen Crown geben? Bitte, von mir aus. Dieser Mann also verliebt sich in ein Fotomodell. Zwar ist er fast 20 Jahre verheiratet und hatte schon zahlreiche Affären, naja, das kennt man ja. Diesmal jedoch ist seine Frau nicht gewillt, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Sie droht mit Scheidung, beziehungsweise Änderung ihres Testaments. Der Mann weiß aber um die psychische Labilität seiner Frau, insbesondere was den Alkohol betrifft. Er macht sie also wieder davon abhängig und bringt sie dazu, vor einer Testamentsänderung zu seinen Ungunsten Selbstmord zu begehen. Wie das ganz genau geschah, das wird wohl nie jemand erfahren. Auf jeden Fall aber ist es nur eine andere, leider allerdings kaum beweisbare Form von Mord. Oder? Weiter, Miles? Der skrupellose Ehemann hatte nur insofern Pech, dass er zwar beim Selbstmord in der Nähe war. Es sollte ja alles wie geplant klappen, jedoch kein weiterer Zeuge. Kein Entlastungszeuge. So meldet es die Presse. Und danach erst erscheint, überraschend, bei der Polizei doch ein Zeuge, ein Belastungszeuge, sehr glaubwürdig durch sein Alter und seinen ehemaligen Beruf als Anwalt. Die Aussage dieses Augenzeugen verändert alles zu Ungunsten des Ehemanns. Eben unseres Sir Michael Crown. Er wird unter Mordanklage gestellt. Die Gerechtigkeit, lieber Inspektor, braucht manchmal sehr lange. Und ihr muss auch oft da und dort nachgeholfen werden. Den Satz kenne ich. Wirklich? Ich habe ihn mir sogar angestrichen. Endet damit nicht Ihr Roman Der Albtraum? Ich sage es ja, einen aufmerksameren Leser als Sie kann sich ein Autor überhaupt nicht wünschen. Zum Wohl. Und nun werden Sie mich verhaften. Dass Sie unter einem Pseudonym Kriminalromane schreiben, was lässt sich damit schon beweisen? Eben. Und damit, dass Sie identisch sind mit jenem Anwalt aus der Provinz von vor fast 20 Jahren? Auch nichts. Nein, Miles. Vor Gericht versagt die Macht der Literatur. Da zählen nur Fakten. John, Zahlen. Es sollte mich freuen, würden wir uns wieder einmal im Shelton begegnen. Bradley. Endlich, Inspektor. Waren Sie bei diesem Miles? Guten Tag, Mr. Crown. Ja, ich war. Und? Ich habe ordnungsgemäß die Weisungen meines Vorgesetzten befolgt und mit Mr. Miles gesprochen. Hat Ihr Schwiegervater dafür gesorgt, dass ich diese Weisung bekam? Das ist doch jetzt egal. Sagen Sie mir lieber. Mr. Miles ist ein rechtschaffener alter Mann von Beruf ehemals Anwalt. Das weiß ich doch alles. Ein idealer Zeuge somit. Nicht in meinem Falle. Gerade in Ihrem. Was soll denn das heißen? Sie wissen, dass ich meine Frau nicht umgebracht habe. Sie war wieder mal betrunken und hat sich deshalb aus dem Fenster gestürzt. Ich war nicht dabei, um es so genau zu wissen wie Sie. Nur Sie waren noch in der Wohnung. Das habe ich doch auch nie abgestritten. Wäre auch schwer möglich gewesen. Außerdem hatten Sie eine Stunde zuvor, unter Zeugen wohlbemerkt, Ihrer Frau angedroht, sie umzubringen, wenn sie nicht endlich aufhören würde mit dem Trinken. Das war eine Stunde zuvor. Ich war erregt. Also bleibt nur jener Augenzeuge der Tat, Mr. Miles. Der Mann lügt. Oder er ist verrückt. Geltungssüchtig, will einmal noch in seinem Leben in die Zeitung Schlagzeilen machen. Irgendwie muss doch seine Aussage zu erschüttern sein. Ihr Anwalt hat das vor Gericht mehrmals ganz geschickt versucht. Leider ohne Erfolg. Allerdings. Jeder Mensch hat irgendwelchen Dreck am Stecken. Vielleicht kriegt man Miles so dazu. Seine Aussage zurückzuziehen. Er braucht nur zu sagen, er habe sich geirrt. Sein Alter, die Augen, wäre alles nur eine Art Halluzination gewesen. Er hat leider ein extremes Gerechtigkeitsgefühl. Ihr Vorgesetzter scheint Ihnen den Auftrag nicht richtig formuliert zu haben. Soll das eine Drohung sein? Verstehe, Sie reagieren nicht auf Druck. Na gut, war falsch der Weg, ich sehe es ein. Wie viel? Was, wie viel? 5.000, 10.000. Sie bieten mir Geld an. So hoch kann Ihr Gehalt beim Wert nicht sein, dass Sie keins brauchen können. Schluss damit. Na, na. Tun Sie jetzt ja nicht so, als wäre Scotland Yard eine Art bedürfnisloser Priesterorden. Ich weiß um die Bestechungsaffären der letzten Jahre. 20.000. Sie sind es wohl gewohnt, sich alles kaufen zu können für Geld, was? Sagen wir viel. Gerechtigkeit hat keinen Preis. Alles hat seinen Preis. Sie täuschen sich. Und wenn man nun Miles Geld anbieten würde? Sie täuschen sich schon wieder. Sie müssen doch am besten wissen, wie viel eine Zeugenaussage wert ist, dass sie sozusagen unbezahlbar sein kann. Worauf wollen Sie hinaus? Wissen Sie, was ich irgendwo gelesen habe? Es gibt Menschen, die ihrem Gewissen untersagen, Einfluss auf ihr Gedächtnis zu nehmen. Vielleicht entsteht so über Jahrzehnte eine fortwirkende, sich potenzierende Skrupellosigkeit. Zitat Ende. Stammt übrigens aus einem der Bücher hier. Warum erzählen Sie mir denn das? Kümmern Sie sich lieber darum, meine Unschuld zu beweisen. Kriegen Sie Miles zu packen, machen Sie ihn fertig! Dieser lausige Kerl, der einen Unschuldigen... Ob man selbst jemanden aus dem Fenster stürzt oder ihn dazu bringt, allein rauszuspringen, wo liegt da der Unterschied? Doch wohl nur darin, dass man im zweiten Fall einen Mord nicht nachweisen kann. Ich gebe nicht auf, Inspektor. Und mein Schwiegervater erst recht nicht. Für ihn hängt viel ab von meinem Freispruch. Er will den besten Strafverteidiger aus den USA einfliegen lassen. Tja. Ich dagegen habe Ihnen nur was zu lesen mitgebracht. Interessante Lektüre übrigens. Ein paar Kriminalromane von Mike Evans. Sie sollten sie sehr aufmerksam lesen. Sir Michael Crown. Mr. Miles, Inspektor, soll ich durchstellen? Ja. Hallo, Miles. Hallo, Bradley. Ja? Interessiert es Sie, dass ich an einem neuen Buch schreibe? Allerdings. Sein Titel? Ein Inspektor und die Macht der Literatur. Na, Sie sagen ja gar nichts. Wir sollten mal wieder zusammen essen. Ach, Sie wollen mir was erzählen? Im Fall Crown tut sich hinter den Kulissen einiges, scheint mir. Hätte mich ja auch gewundert, wenn nicht. Was? Na, lesen Sie denn keine Zeitung? Ja, schon, bloß, darüber steht doch nichts drin. Dafür aber, dass Crowns Schwiegervater noch bessere Beziehungen zur Regierung haben muss als bisher. Es wird erwogen, dass er die Interessen unseres Landes in der EG vertritt. Aber mit einem wegen Mord lebenslänglich verurteilten Schwiegersohn. Wann sehen wir uns? Morgen? 12 Uhr im Shelton? Ich lade Sie ein. Einverstanden. Aber ich zahle selbst. Zwar wird das meinem Ruf schaden, geiziger als ein Schotte zu sein, doch dafür können Sie mir was über Ihr neues Buch erzählen, Mr. Evans, oder? Ihnen? Meinem Co-Autor sozusagen? Inspektor Bradley und die Macht der Literatur. Das war ein Kriminalhörspiel von Hans Bräunlich. Dramaturgie Ludwig Achtel. Die Sprecher waren Wolfgang Sörgel, Wolfgang Brunecker. Matthias Girbig, Hilmar Eichhorn, Thilo Henze. Schnitt Angela Jäger, Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Barbara Friederizzi. Regie Günther Bormann. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1986.